Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. Always learn to choose the Lord. Lerne dich immer für den Herrn zu entscheiden. Learn to choose God. Lerne dich für Gott zu entscheiden. Be fast to remember him. Sei schnell daran, dich an ihn zu erinnern. Be fast to put him into consideration. Erachte ihn. You know, things outside there might be more beautiful than what you have. Die Dinge da draußen sind vielleicht schöner als das, was du besitzt. They might be better, even better in the natural. You know, when you call a judge to come and look at it, he will tell you that it's even better. Wenn du einen Richter holst, um zu sagen, wer es besser ist, wird dir sogar sagen, dass es besser ist. But learn to choose Christ. Aber lerne dich für Christus zu entscheiden. Praise the Lord. Halleluja. I thank God for Moses. Ich danke Gott für Mose. Today we will just quickly discuss choose Christ. Heute geht es um das Thema entscheide dich für Jesus Christus. Why I am preaching it is because of my daughter came yesterday. Was it yesterday, Jenny? And she talks about her mom. Ich möchte über dieses Thema heute sprechen, weil meine Tochter gestern zu mir gekommen ist und mit mir über ihre Mutter gesprochen hat. I thank God for the Holy Ghost. Ich danke Gott für den Heiligen Geist, that we have. Den wir haben. You know, the Holy Spirit told her that as she was about to move out of the house, going to work, that she will meet her mother. Der Heilige Geist hat ihr gerade, als sie bevor sie aus der Tür gegangen ist, gesagt, dass sie gleich auf dem Weg zur Arbeit ihre Mutter treffen wird. You know, it's not only you will meet your mother, it's a bit prepared. The Holy Ghost told her to be prepared. Der Heilige Geist hat gesagt, sie soll sich vorbereiten. To prepare, you are going to meet her. Bereite dich vor, du wirst sie treffen. Praise the Lord. Halleluja. You know, before anything, you already know. Bevor irgendwas kommt, weiß er schon. He knows the plans of Satan. Er kennt die Pläne des Teufels. He knows the plans of, you know, he knows their plans. Er kennt seine Pläne. He knows them. Er kennt sie. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. The Holy Ghost told her to be prepared. Der Heilige Geist hat ihr gesagt, sie soll vorbereitet sein. Because she will meet her mother. Weil sie auf ihre Mutter treffen wird. And when she met her. Und als sie sie getroffen hat. It was funny, the conversation. War die Unterhaltung komisch? Praise the Lord. Halleluja. You know, we are going to go through tests. Du wirst Prüfungen überstehen müssen. You know, before promotion. Vor der Versetzung. You know, you go to. My daughter always called it one name. Klausur. Gibt es eine Prüfung? You go to Klausur. Du machst eine Klausur. You go to test. Du machst einen Test. You make test. There's always test. Es gibt immer einen Test. Before promotion. Vor der Versetzung. It's part of Christ's kingdom. Und das ist Teil vom Königreich. Did you go to Psalm 105? Go to Psalm 105. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know, Abraham was tested. Abraham wurde auf die Probe gestellt. Before promotion. Vor der Versetzung. There is still going to be test for you and me. Es wird noch eine Prüfung geben für dich und mich. You see, we are still going. Tests are going to test us. Dinge werden uns prüfen. The word of God is going to test you. Gottes Wort wird dich prüfen. Psalm 105. Today we will discuss about our going traveling to Nigeria a lot. And because they are not here, the children, that's why Let me quickly go into this very place. Amen. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Psalm 105. Psalm 105. From verse 16 to 19. 16 bis 19. Look at here, it's interesting. Touch not my anointed and do my prophet no harm. That's very good. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 16, he said, moreover, he called for a famine upon the land. He broke the whole staff of bread. He sent a man before them, even Joseph, who was sold for a servant, whose feet they hurt with fetters. He was laid in iron until the time that the word came. The word of the Lord tried him. The word of the Lord tried Joseph. Das Wort des Herrn hat Josef versucht. The word of the Lord is our exam. Das Wort des Herrn ist unsere Prüfung. You are going to pass before promotion. Du wirst bestehen müssen, bevor du versetzt wirst. Will you choose God? Will du you choose Gott entscheiden? Wirst du dich für Christus entscheiden? The word itself is exam. The truth. Die Wahrheit, das Wort selbst ist eine Prüfung. It's exam. Es ist eine Prüfung. You are going to go to the school. Du wirst zur Schule gehen müssen. And you are going to be tested. Und du wirst geprüft werden. He said, until the time that his word came, the word. Das Wort. You know, the word came. Das Wort kam. The word is your victory. Das Wort ist dein Sieg. The word is what delivered Joseph. Das Wort ist das, was Josef erlöst hat. The word Joseph received. Was Josef empfangen hat. To become a prime minister. Dass er zum Premierminister wurde. Das before the word came, before he became prime minister. Bevor er Premierminister wurde. Before you have the victory, before the world can see the victory. Bevor die Welt ihn sieht. Though you have him already. Obwohl du ihn schon hast. You know, Joseph had him already. Josef hatte ihn schon. Before the test. Vor der Prüfung. Even before, you know, if you go to... Put something here, go to Genesis 39. 1. Mose 39, Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. Genesis 39. 1. Mose 39. Things are going to try you. Dinge werden dich auf die Probe stellen. Will you pass? Da wirst du bestehen. You know, the children of Israel. Die Kinder Israels. When God took them out of the land of Egypt. Als Gott sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. You know, there's a shorter way the Lord could have taken them. Es gibt einen kürzeren Weg. Before they just go to the promised land. The promised land before they can get there. Den sie in das verheißene Land genommen hätten. There were shorter ways. Es gab kürzere Wege. To get there. Um anzukommen. When the Lord took them through the way. That there will be tests. Aber der Herr hat sie durch den Weg genommen, wo es Prüfungen geben wird. The Red Sea was in front of them. Das Rote Meer war vor ihnen. The test is not to destroy you. Das Test ist nicht da, um dich zu zerstören, to train you. Sondern um dich auszubilden. To build you up. Um dich aufzubauen. To make you strong. Damit du stark wirst. It is not testing you to destroy you. Das ist kein Test, um dich zu zerstören. You know, there is opposition here on earth. Hier auf Erden gibt es Widerstand. Satan is opposition. Der Teufel ist dieser Widerstand. In Genesis 39. In Genesis 39. From verse 2. Vers 2. Okay, let's read from verse 1. And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian brought him of the hands of the Ishmaelite, which had brought him down thither. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. You know, he was a prosperous man even when he was a slave. Er war ein wohlhabender Mensch, auch obwohl er ein Sklave war. He was a prosperous man, you know, a slave. The Bible did not call the master a prosperous man. Die Bibel hat nicht den Meister einen wohlhabenden Mensch genannt. You know, somebody that have the money to buy you. Jemand, der das Geld hat, um dich zu kaufen. You know, they employ you in their places of work. Man stellt dich ein. And it's as if they are the prosperous people. Und es sieht so, als ob dieser Chef, der dich eingestellt hat, dass der Reiche ist. Aber er weiß nicht, dass du der Reiche bist. You know somebody that can buy you. Jemand, der dich kaufen kann. He can be the one paying your salary. Er ist derjenige, eigentlich, der dein... He is the one. Without him, it's as if you cannot even eat. Er ist derjenige, der dein Essen bezahlt. Not only feeding you, but your family. Sogar auch deine Familie versorgt. You see, feeding, you know, like Africa, we feed our family. Not just our children. You see, our mother, our father, brothers and sisters. In Afrika, man sorgt nicht nur für sich selbst, they feed themselves. Sondern man sorgt auch für seine Familie. Aber hier in Europa ist das nicht so. Hier sorgt jeder für sich selbst. It's only themselves. You know somebody that feeds your family, the whole family. Jemand, der deine ganze Familie versorgt. You know, in the natural world, the Yorubas. In der natürlichen Welt. They pray for somebody they work for more than they pray for themselves. Gibt es Stämme, die ihre Arbeitgeber mehr segnen und mehr für sie beten als sich selbst? They pray for, when their chef, their boss is sick. They feel it even more than the family of that boss. Wenn ihre Arbeitgeber krank sind, machen sie sich mehr Sorgen als die Familie des Arbeitgebers. Because they don't see that man as their God. Weil sie den Arbeitgeber als Gott sehen. Because without him, they cannot even Weil ohne diesen Arbeitgeber hätten sie they ja see that man as their source. Kein Essen, kein Dach über den Kopf. Sie sehen den Arbeitgeber als ihre Quelle an. Once your master have problem, wenn ihr Meister Probleme hat, they believe they have problems. Glauben Sie, dass Sie das Problem haben? They be looking for a way to solve it. Sie suchen nach Wegen, es zu lösen. The Yorubas. They look for ways to solve it. So ist dieser Stamm. And say, this is my problem. Praise the Lord. Hallelujah. And here, this is Joseph. Hier ist Josef. That the Bible called a prosperous man. Die Bibel einen reich, wohlhabenden Menschen. Why? Because the Lord was with him. Weil der Herr mit ihm war. If the Lord is with you, wenn der Herr mit dir ist, you are the prosperous man. Bist du der reiche Mann. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. He said the Lord was with Joseph and he was a prosperous man. The reason he was a prosperous man. Der Grund, weshalb er ein reicher Mann because war. The Lord was with him. Weil der Herr mit ihm war. And Jesus said to us, Jesus hat zu uns gesagt, I will not leave you, I will not forsake you. Ich werde euch nicht im Stich lassen, ich werde für immer bei euch sein. Can you see that you are the prosperous man? Seht ihr, dass ihr zu dem Reichen gehört? Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. He said that he was in the house of his master, the Egyptian. He was there. Er war im Haus seines Meisters. You know, your the master. You know, just imagine you and your master, who you work for. Stell dir gerade die Person, für die du arbeitest, und dich selbst vor. Ah, Daddy, thank you. Ah, Father, thank you. And the Lord opened the master's eye to see that the Lord was with Joseph. Look at verse 3. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Praise the Lord. Hallelujah. They know you. Sie kennen dich. You might even think they don't even know you. Du denkst vielleicht, dass sie dich nicht kennen, aber sie kennen dich. They know with you. With you, there is prosperity. Sie wissen, dass bei dir Reichtum ist. They believe, they know that in you is prosperity. Dass in dir Reichtum ist. They know you carry what the world does not have. Sie wissen, dass du das trägst, was die Welt nicht hat. It's verse 2 we are going to. And the Lord was with Joseph. And he was a prosperous man. You know, here the Bible called Joseph a prosperous man. Die Bibel nennt Josef einen wohlhabenden Menschen. When he was a servant. als er ein Diener war. And he was not. Here he was not the prime minister. Hier war er noch nicht an seiner Position. Poor man. Er war hier noch der Sklave, der Arme. He was the poor man. Er war hier noch der arme Mann. Ah. Thank you, Daddy. You know, they cannot see what is inside. Sie können nicht sehen, was in ihr drin ist. You know, if in 1 John. 1. Johannes. Let's go there. Praise the Lord. Hallelujah. 1 John. John 3:1. Vers 1. He said, behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. We are the sons of God. Sind die Söhne Gottes. Through Jesus. Durch Jesus Christus. You are no longer a servant, but wir sind keine Sklaven mehr, sondern Söhne. Is that not enough to make you to rejoice? Reicht das nicht, um uns Freude zu schenken? Is that not enough? You know, when they tell you today you are not a son of a queen, the queen of this world, or you know, a king of this world, or you know, the president of America, or the president, or you know, a president. You are now the son. You believe all your problem is over. Dass du der Sohn eines Präsidenten bist oder der Sohn einer Königin oder eines Königs, würdest du glauben? Jawohl, all meine Probleme sind vorbei. Ich habe keine Sorgen mehr. Ich bin. Aber die Bibel nennt uns Söhne Gottes. Aber dennoch freuen sich Kinder Gottes. It's not big enough for them to be happy. Das reicht nicht, um glücklich zu sein. You know, when people win Lotto. Wenn Leute bei der Lotterie gewinnen. And they get, you see, a lot of money, millions upon millions. Millionen über Millionen. Some people drink and to wake up is almost impossible. Einige trinken sich sogar fast zu Tode, ins Koma. Out of joy. Vor Freude. Because children cannot rejoice for being God's children. Aber Kinder Gottes können sich darüber freuen, dass sie Kinder Gottes sind, the meaning. Weil sie gar nicht wissen, was es bedeutet. They cannot understand it. Sie verstehen das nicht. They don't know what it is. Sie wissen nicht, was es bedeutet. To be a son of God. Gottes zu sein, Sohn Gottes. They only know what it is to be a son of man. Sie wissen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. But a son of God, they don't know what it is. Aber ein Sohn Gottes, das verstehen sie. But here the Bible calls us sons of God. Aber hier nennt uns die Bibel Söhne Gottes. He said, therefore the world knoweth us not. You know, they did not know Joseph. Sie kannten Josef nicht. The world we call the master, the rich man. Die Welt nennt den Meister den reichen Mann, den wohlhabenden Menschen. Because they don't know Joseph. Weil sie Josef nicht kennen. So also they don't know you. Genau so kennen sie dich nicht. They see themselves, they are as your source. They see themselves, you won't feed you. Sie denken, dass sie deine Quelle sind. They don't know that you are their source. Sie wissen nicht, dass I don't know if somebody's understanding. Du ihre Quelle bist. They don't know you are their source. Dass du ihre Quelle bist. You are the one to give them. Dass du derjenige, der segnet. Life and money, which is greater. Was ist größer, Leben oder Geld? It's who is alive that can enjoy money. Nur der lebendige Mensch kann das Geld genießen. But you know, a man can... anything life. Man can do nothing about it. Aber das Leben, das kann der Mensch nicht kontrollieren. It's only Jesus. Nur Jesus Christus is the author of life. Ist der Autor von Leben. He said, I came to give you life. Ich kam, um euch Leben zu geben. Abundant life. Ein Leben überfluss. Overflow life. praise the Lord. Halleluja. He said, therefore the world knoweth us not, because it knew him not. They did not know Jesus. Sie kannten Jesus nicht. The true God. Den wahrhaftigen Gott. So they don't know you. Deswegen erkennen sie euch nicht. Don't be surprised if they don't know sie wundere dich nicht, wenn sie dich nicht erkennen. In the Bible that es steht don't schon know geschrieben, him. Dass sie dich nicht erkennen. They did not know him. Sie haben ihn nicht erkannt. How would they know you? Wie sollen sie dann dich erkennen? They did not love him. Sie haben ihn nicht geliebt. How would they love you? Wie sollen sie dann dich they erkennen? Did not receive him. Sie haben ihn nicht akzeptiert. How will you be received? Wie willst du dann empfangen werden? You know, when they don't receive us, it's a sin. Wenn man uns nicht empfängt, ist es yeah, so. We don't. Sad as surprise. If they want, if you want to embrace them, they don't do like this to you. Just shake my hand. You know what it is sad, and you need this as silly. You look sad. You it is sad. Sie wollen dich nicht begrüßen oder wenn sie dich begrüßen, dann auf eine kalte, distanzierte Weise. Das ist traurig. Und sie wissen nicht, dass dich zu umarmen bedeutet, Christus zu umarmen. Can somebody understand? Praise the Lord. Halleluja. Jesus said, "Who receive you, receive Jesus sagt, me. Wer dich empfängt, who reject you, reject wer me. Euch verweigert, verweigert mich. Can we remember that in time of können rejection, wir uns an das erinnern, wenn Menschen uns gerade verweigern, verstoßen? If you can remember that, wenn du dich daran erinnern kannst, rejoice, wirst du dich freuen im Herrn. In the midst of that rejection, you will dieser rejoice Verweigerung, in the Lord. Mitten dieser Demütigung, wirst du dich freuen können. Praise the Lord. Amen. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Back to Psalm 105. Psalm 105. He said, verse 19, until the time that his word came, the word of the Lord tried him. Das Wort des Herrn hat ihn geprüft. You are going to be tried. Du wirst auf die Probe gestellt. By the word of the Lord. Durch das Wort des Herrn. Do you trust him? Or you are just there? Wirst du vertraust ihm? Pretend to believe him. Oder tust du einfach nur so, als ob du an ihn glaubst? You know the children of Israel. Die Kinder Israels. I love when they were going in the wilderness. Als sie in der Wildnis waren. They were in the wilderness. Sie waren in der Wildnis. The slightest thing they remember Egypt. Und bei der kleinsten Sache wollten sie zurück nach Ägypten. They want to go back to Egypt. Sie wollten zurück nach Ägypten. Praise the Lord. Halleluja. The slightest thing they want to go back to Egypt. Wollten sie zurück nach Ägypten. Is it not better we die in Egypt? Ist nicht besser, wenn wir in Ägypten sterben? Why should we die? In the wilderness. Wir sollten in der Wildnis sterben. Praise the Lord. Halleluja. Until the time that his word came. The word came. Das Wort kam. The word is your victory. Das Wort ist dein Sieg. That victory is the word of God. Und dieser Sieg ist Gottes Wort. That manifest that is man that is God that manifest is it's himself in your life. In deinem Leben. You know, whatever victory it is, das ist immer der and Sieg the Lord ist, has given der Herr dir gegeben hat. It is the word of God. Es ist das Wort Gottes. Praise the Lord. Hallelujah. Until, you know, the word of God here, das Wort Gottes. Is Joseph became prime minister. Das Wort Gottes hier ist, dass Joseph zum Premierminister until wurde. Until das wurde was versprechen. That Joseph became prime minister. Zu der Zeit, als Joseph der the word of the Lord tried him. Das Wort des Herrn hat ihn geprüft. Before promotion, there's always exam. Vor der Versetzung gibt es immer eine Prüfung. But before test. Vor dem Test. Before money, there's always test. Testimony. Vor dem Zeugnis gibt es immer eine Prüfung. Praise the Lord. Halleluja. You know, we want promotion without the test. Wir wollen eine Versetzung ohne die Prüfung. And that's why it is not God use me. Deswegen heißt es nicht Gott nutzt mich. It is make me usable. Und Gott macht mich nützlich. Can you get it? It's not God use me. You know, people pray, God use und me. I want you to use me. Nutzen. I want you to flow through me. Dass Gott durch sie fließt. A man of God, you said he was always praying, God use me, God use me, God use me. He said the Lord said. But rather pray that you are usable. Mein Gott hat immer gebetet, dass Gott ihn nutzt, aber Gott hat zu ihm gesagt, bete lieber, dass du nützlich bist. If I use you like you are, wenn ich dich jetzt nutze, wie du bist, it's only just a little way We come, I'll take you out. Wird nur ein bisschen Verfolgung, ein bisschen Arbeit. There is opposition here on earth. Dich zerstören. Satan is opposition. Weil eben der Teufel dieser Feind. Yeah, he has his ministry. Und hat seine eigene Gemeinde. To steal, to kill and to destroy. Und zu töten, zu stehlen und zu zerstören. And he will fight you. Und er wird dich bekämpfen. It is better to be trained by the word of God. Es ist besser, durch Gottes Wort ausgebildet zu werden, als durch den Teufel, durch Probleme ausgebildet zu werden. Praise the Lord. Halleluja. It is better to be trained by the word of God. Es ist besser, durch Gottes Wort ausgebildet zu werden, als durch Probleme ausgebildet zu werden. God never train us with problems. Gott bildet uns nicht mit Problemen aus. In Matthew, in John 15, let's go to John 15. Johannes 15. John 15. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. John 15. Johannes 15. Vers 3. Johannes 15, Vers 3. He said, now you are clean through the word which I have spoken unto you. Can you see what clean us? Seht ihr, was uns reinigt? It's not problem that clean us. Nicht Probleme reinigen uns, sondern das Wort. But if you refuse to allow the problem to the word to clean you. Wenn du nicht vom Wort gereinigt werden willst. The problem will clean you. Wenn Probleme dich reinigen. But God's plan is the word. Aber Gottes Plan ist eigentlich, dass das Wort dich reinigt. He said until the word came. The word of the Lord tried him. Das Wort des Herrn hat ihn auf die Probe gestellt. Again, this message is because of my daughter here. Diese Botschaft ist wegen meiner Tochter hier. You know, the Lord is always preparing us before time. Der Herr bereitet uns immer vor. You know, this Nigeria journey has been preparing me. Die Reise nach Nigeria hat mich vorbereitet. Because sometimes you tell me things that later I will just okay. It's because of that. It's because you know he just you know what is already coming. Er weiß, was auf uns zukommen wird. Again, my daughter was leaving her home yesterday. Meine Tochter ist aus der Haustür gegangen. Was it yesterday we were leaving? When we met your mother? Yes, yesterday. And the Holy Spirit told her that she should be prepared because she will meet her mother. Der Heilige Geist hat ihr gesagt, dass sie vorbereitet sein soll, weil sie auf ihre Mutter treffen wird. He always prepares before time. Er bereitet uns immer vor. Praise the Lord. Halleluja. Be prepared. Sehr vorbereitet. You know, he knows what was coming. Er weiß, was kommt. Er wusste, was auf uns zukommt. He knows that there is opposition. Er wusste, dass es gegen ihn kommt. You know, there's some. You know, that people will open the door for Satan to keep on walking through them. Er weiß es. Es Leute geben wird, die immer wieder dem Teufel die Tür öffnen werden. It might be your mother, your father, your friends, you see things. You see things, you see Satan is going to go through things. Der Teufel wird durch Dinge gehen. He knows what is already coming. Er weiß, was auf uns zukommt. He said, be prepared. Er sagt, sei vorbereitet. My daughter experienced things with her mother. Und meine Tochter hat Dinge erfahren mit ihrer Mutter. Whoever fight you, fight Christ. Wer uns bekämpft, bekämpft Christus. Why would you pity her? Wir sollten Mitleid haben. Pity them. Mit den Menschen, die gegen uns sind. You know when they were stoning Stephen? Als sie Stephanus gesteinigt haben. They were stoning Stephen. Stephen did not curse them. Hat Stephanus sie nicht verflucht? He prayed for them. Er hat für sie gebetet. He said, forgive them for they know no what. Gesagt, vergib ihnen, sie wissen. They don't know they are fighting Jesus. Sie wissen nicht, dass sie Jesus bekämpfen. They think they are fighting sie denken, you. They don't know they are stoning Jesus. Mich. They think they are stoning you. Sie steinigen gerade Jesus. Gott. You know, whoever you embrace Jesus. Wem auch immer du umarmst, der umarmt Jesus. You know, whoever you embrace like this, you'll be happy, you'll rejoice. Der sollte sich freuen. Because it's Jesus that embraced that. Weil er gerade Jesus umarmt. Who rejects you, rejects. Wer dich verweigert, verweigert Christus. Again, it's like me. So wie ich. You know, the preparation to Nigeria. Die Vorbereitung nach Nigeria. The Lord just told me yesterday. Der Herr hat es mir gestern gesagt. He said I should repeat this after him. Ich soll das wiederholen, was er jetzt zu mir sagt. I don't want to be like others. Ich will nicht so wie andere sein. I only I want to be. What the Lord want me to be. Ich will einfach nur das sein, was der Herr will. I don't want to be like others. Ich will nicht wie andere sein. You know, there are people we want to be like. Es gibt Leute, die wir nachahmen. That the world, the people, you know, you know, people look forward to people. Look auf Leute. Leute, auf die wir aufschauen. You know, the tennis player. You see, just a little girl looking up. You see, looking forward to not become Steffi Graf or whatever, or Tiger Woods. You see, I want to be like them. Wir haben Vorbilder. Ob es im Sport ist. I don't want to be like Satan. Es ist in der Musik, es ist in vielen Bereichen, aber ich will nicht so wie der Teufel sein. I only want to be what the Lord wants me to be. Ich will auch nicht wie andere Menschen sein. Ich will einfach nur so sein, wie Gott mich haben möchte. Because he just, you know, he knows that I'm going to see things. Weil er weiß, dass ich Dinge sehen he werde. He knows that things are on the way. Dass Dinge auf dem Weg sind. I remember. Aber erinnere dich. That I should remember that I only want to be. Ich will nur what so sein, he want me to be. Wie er mich haben möchte. And not what the flesh. Nicht das, was das Fleisch will. Me to be. Not what Satan want me to be. Nicht was der Teufel will. Satan, he wants you to be something. Der Teufel will, dass du etwas bist. He has his will for you. Er hat seinen Willen für dich. The will of the enemy. Den Willen des Feindes. The Bible calls it the will of the enemy. Die Bibel nennt es den Willen des Feindes. Praise the Lord. Halleluja. Do things with the fear of the Lord. Tu Dinge mit der Furcht des Herrn. And not with the fear of Egypt. Und nicht mit der Furcht vor Ägypten. Don't do things with the fear of Egypt. Tu Dinge nicht mit der Furcht von the fear of the world. Die Furcht vor the der fear Welt. Of situation. Die Furcht vor Situation. You see, don't do things with the fear of the natural. Tu Dinge nicht mit der Furcht des Natürlichen. This is the natural world, what you are facing. You know, we do things. You know. For example, you know, let me just give just one example. Ein Beispiel. You know, if I have made up my mind that this is what I'm going to give to the house of the Lord. Wenn ich mich entschieden habe, das werde ich dem Haus Gottes geben. Before a problem came. Bevor Probleme kamen. And what do I do? Was tue ich? And now a problem has come. Das Problem ist jetzt da. Then what do I do? The fear of Egypt. Die Furcht vor the fear Ägypten. Of the problem. Die Furcht vor dem you Problem. See, then I shift the money to that place. Schieb dann das Geld. You see, I want to solve the problem. Ich möchte das Geld, ich möchte das Problem lösen. Praise the Lord. Amen. I just use one example, just one as an example. Amen. Amen. We choose, we you know, the flesh we always choose Egypt. Das Fleisch wird sich immer für Ägypten. The entscheiden. Flesh we always want to solve the problem. Ich werde immer versuchen, das Problem zu lösen. Let Jesus solve the problem. Lass du, dass Jesus das Problem löst. Let Christ solve the problem. Lass du, dass Christus das Problem löst. Do things with the fear of the Lord. Tu Dinge mit der Furcht and not with the fear of Egypt. Und nicht mit der Furcht vor Ägypten. Psalm 27, verse 1. Psalm 27, verse 1. Eins. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Psalm 27. Psalm 27. Verse 1. He said, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is my strength of my life, is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? whom shall I fear? Whom shall I be afraid? You know, if you choose fear, du dich für die Angst entscheidest, you will go to Egypt. Wirst du zurück nach Ägypten gehen. You will choose Egypt. Du wirst dich für Ägypten entscheiden. If you choose fear, du dich für die Furcht entscheidest, you know, the children of Israel, they were always choosing Egypt. Die Kinder Israels haben sich immer für Ägypten entschieden. Because they were after fear. Fear. It was all about fear. Weil es ihnen immer um die Angst ging. I thank God for God's children. Ich danke Gott für Kinder Gottes. The family of God. Die Familie Gottes. They always choose God. Die sich immer für Gott entscheiden. No matter the fire. Egal wie. Heißt das Feuer. Can you get it? No matter the lion there. No matter the fire. You know, you can put all the fire of this world. I will never choose Egypt. Du kannst das ganze Feuer dieser Welt auf mich hetzen, aber ich werde mich niemals für Ägypten entscheiden. I thank God for Moses. Ich danke Gott für Moses. Let us go to Hebrew 15. Let me say Hebrew 11. Sorry, Hebrew 11. Amen. Hebrew 11. Hebrew 11. Praise the Lord. Hallelujah. You're blessed. Praise the Lord. Hallelujah. Look at from verse 24. Hebräer 11, Vers 24. Amen. He said, by faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Refused to be called the son of the king. Er weigerte sich, der Sohn des Königs genannt zu werden. Heute würden wir es lieben, diesen Titel we zu haben. To be the son of the president. Wir wollen diesen Titel haben. Rather to be the son of God. Lieber der Sohn eines Präsidenten als der you Sohn know, Gottes. People can turn back. Aber es ist traurig zu sehen, wie Leute zurück nach Ägypten kehren, um Hilfe zu suchen. You know how people can turn to Egypt for help. Wir sollten zurück nach Ägypten kehren, um Hilfe zu suchen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. So, can you help us to read? Help us to read from verse 24. Auch Mose vertraute Gott. 24-27. Auch Mose vertraute Gott, denn als er erwachsen war, weigerte er sich, noch länger als Sohn der Pharaonentochter zu gelten. Lieber wollte er gemeinsam mit Gottes Volk Unterdrückung und Verfolgung erleiden, als für kurze Zeit das gottlose Leben am Königshof zu genießen. Für ihn waren alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert wie Schimpf und Schande, die er für Christus auf sich nahm, denn er wusste, wie reich Gott ihn belohnen würde. Im Vertrauen auf Gott verließ er später Ägypten, ohne den Zorn des Königs zu fürchten. Er rechnete so fest mit Gott, als könnte er ihn sehen. Deshalb gab er nicht auf. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, though the Pharaoh, they were so rich. Obwohl der Pharao so reich war. Today, people will love to be called the son of the king, the son of the daughter, you know, the son of somebody that, you know, that carry name. Heute will Leute es lieben, ein Sohn dieser Menschen genannt zu werden. Not, I'm not the son of no name. Und nicht der Sohn eines Niemandes zu sein. The real name is Christ. Aber der wahrhaftige Name ist Christus. Alle anderen Namen sind nicht. Aber heute natürlich the name that they gibt es Namen, die man feiert, die man lobt, die man respektiert. The people, you know, they look forward, they look at people. There is just, I want to be him, I want to be that family, I want to be dieser Familie gehören. He says, chosen, verse 25, chosen rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. Thank you, Jesus. Choosing. You know, today, choosing to be poor. Sich zu entscheiden, arm rather zu sein, than to be rich. Als reich zu sein. Choosing to have nothing. Lieber nichts haben. To sleep in cold. Als in der Kälte zu schlafen. Than to sleep in warm. Als in der Wärme zu schlafen. Choosing to be poor. Sich entscheiden, arm zu sein, lieber als reich. For Christ's sake. Um Christus willen. For Christ's sake. Um Christus willen. And not for the natural world's sake. Und nicht wegen der natürlichen Welt. He said for a season. Für eine Zeit. Why for a season? How long are you going to live here on earth? Wie lange wirst du hier auf Erden leben? It's just for a season. Es ist nur eine Zeit. Maybe 200 years. Vielleicht 200 that Jahre. Is for a season. Aber es ist eine begrenzte Zeit. 150. Vielleicht 150. But it is for a Jahre, season. Aber es ist eine begrenzte there Zeit. Is a place that is everlasting. Aber es gibt einen Ort, wo es für immer ist. That is forever. Der für immer ist. Esteem it, verse 26. The reproach of Christ, greater riches than the treasure in Egypt. Don't choose Egypt, no matter what. Entscheide dich nicht für Ägypten, egal was. Choose Christ. Entscheide dich für Christus. Even when there is nothing here. Wenn hier nichts if ist. There is nothing with Christ, you see nothing. There's no reason why you should even choose him. Choose him. Es ist mal mehr ein Grund, gibt, um ihm nachzugehen. Folge trotzdem Jesus Christus. You see, even when there is no reason to choose him. Choose es him. Kein Grund mehr gibt, ihm zu folgen. Entscheide I don't need to have any reason to choose him. Ich muss keinen Grund haben, ihn zu entscheiden. Ich entscheide mich praise the Lord. Amen. I see the reproach of Christ. Greater riches than the treasure in Egypt. Though that the other side is so warm. Die andere Seite ist warm. There is food, there is everything, there is light. Das Licht, das but this side, there is nothing. Diese Seite ist nichts. I thank God for Joseph, for Moses. Here. Gott für Mose. He chose rather to be poor than to be rich. Arm zu sein als reich. He chose rather to be cold than rather like to be. So you don't see rather to be in warm, one place. You know, enjoy sin. Enjoy. the treasure in Egypt. For he had respect unto the reproach, recompense of the reward. He said in verse 27, by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. As seeing him who is invisible. Praise the Lord. By faith he forsook Egypt. He rejected Egypt by faith. Er hat sich durch den Glauben gegen Ägypten entschieden. Praise the Lord. Halleluja. He forsook Egypt. Er hat sich gegen Ägypten entschieden. You know, some of us we are forsaking our mother. Einige von uns entscheiden uns gegen unsere Mutter, gegen das Zuhause unserer Mutter. Durch den Glauben. We rejected. Wir verweigern because we have chosen Christ. Wir uns für Christus entschieden haben. We are reject the world, you see. He said bye bye to the world. Die Welt. Bye bye. Goodbye world. You see, goodbye. Am I right? He said goodbye to the world. Wir verabschieden uns von der Welt. You forsake the world and choose Christ. Wir entscheiden uns für Christus. Praise the Lord. Halleluja. You forsake your parents' home. Du entscheidest dich gegen das Haus deiner Eltern und für Christus. You forsake who you call mother, the natural mother. Du entscheidest dich gegen Christ. Die, die du natürliche Eltern nennst und entscheidest dich für Christus. You see, it's not chosen. It's why not you did not choose your father's house. Du hast nicht das Haus deines Vaters gewählt, sondern du hast das Haus von Christus gewählt. You see, that house is the house of the Lord. Das Haus ist das Haus des you Herrn. You choose the house of Christ. Du hast dich für das Haus you von Christus Christ. Was I'm not choosing, you know, it's not choosing my father. I choose, you know, the world will see it as choosing your father and rejecting your mother. Die Welt denkt, du entscheidest dich für gegen deine Mutter und für deinen Vater. It doesn't matter what they believe. Und es ist egal, was die Welt denkt. What matters is what you see, what was you believe. Zählt ist, was du glaubst und was du siehst. You see, why did you choose that? Deshalb hast du dich für diesen Ort entschieden. Do not live in your father's house. You because you don't it's not you did not choose your father, you choose Christ. Du hast nicht That is what you are told for make them to understand. Und das musst du den Leuten deutlich machen. Can you get it? Auch dir selbst. Praise the Lord. Halleluja. Make your mother or whoever you are is on the other side that refuse to choose Christ to understand that it is choosing Christ and not choosing man. Dass die Leute wissen, die es nicht verstehen, dass du dich für Christus entschieden hast. He said, by faith, he forsook Egypt. You reject the world. Du hast dich für, gegen diese Welt entschieden. You say bye-bye to the world. Du hast dich gegen die Welt entschieden. Du gehst nicht mehr zurück zum Erbrochenen. You know, some of us go back and start packing it. Aber einige von uns gehen zurück zum Erbrochenen. Es ist widerlich. You know, what you have vomited, you know? That's what the children of Israel, they were always doing. Das haben die Kinder Israel ständig gemacht. Their plan, you see, the slightest problem is Egypt could have been better. Beim kleinsten Problem haben sie immer they gesagt, remember Egypt. Ägypten wäre besser gewesen. Sie haben sich an Ägypten erinnert. The Lord did not love it. Und dem Herrn hat es nicht gefallen. He destroyed, sent serpent to destroy them. Und er hat Schlangen geschickt, um sie zu zerstören. Weil die Schlangen wussten, dass sie gegen Gott sind. That you are against God. Der Tod weiß, dass du gegen Gott If bist. You go against Christ, wenn du gegen Christus God, gehst, you will be destroyed. Wirst du zerstört werden. I don't go against Christ, please. Geh nicht gegen Christus. Praise the Lord. Halleluja. By faith he forsook Egypt. Not fearing the wrath of the king. Not fearing the wrath of your mother. Not fearing the wrath of your father. Can you get it? Not fearing that they will be offended. Your mother will not like it. The wrath of your mother, the wrath of your father. Du hast keine Angst vor den Menschen, vor dem Zorn der Menschen. Moses was not afraid of the wrath of the king. Mose hat sich gefürchtet vor dem Zorn des Königs. Not fearing the wrath of the king. For he endured. Has seen him who is invisible. Because you can see what the world cannot see. Denn du kannst das sehen, was die Welt nicht sieht. You have the spiritual eye to see the word of God. Um das Wort Gottes zu sehen, um die Wahrheit zu sehen. You can see what they cannot see, what the king cannot see, what your mother cannot see, what your father can, what friends cannot see. Was Freunde nicht sehen können. You can see it. Das siehst du. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Go to Jeremiah 17. Jeremiah 17. Jeremiah 17. Are we there? Verse 5. Vers 5. He said, thus said the Lord, cause be the man that trusted in man, and maketh flesh his arm, and whose heart depart from the Lord. Can you see it? Can somebody see it? So I read it again. Can you help us to read it again? Jeremiah 17:5. Yeah. Spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Praise the Lord. Hallelujah. Thus said the Lord, cursed be the man that trusted in man, that trusted in Egypt. Der sich auf Ägypten verlässt. Der sich auf Menschen verlässt. You know, you walk by sight and not by faith. Du wandelst per Siehst du nicht per Schauen? You know, we read Moses, you see, in Hebrew 11. Where Moses trusted in something that he could not see. That this world could not see. Hat schon etwas verlassen, that he could see. Was die Welt nicht sehen konnte, invisible. Aber er konnte es sehen, das Unsichtbare. That's walking by faith. Das heißt, es ist im Glauben zu faith is what you cannot see. Glauben ist etwas, was du mit deinen natürlichen Augen nicht sehen kannst. It doesn't mean it's not existing. Das heißt nicht, dass es nicht existiert. That you cannot see it with the natural eye. Aber du kannst es mit deinen natürlichen Augen nicht Moses, sehen. Moses chose to suffer for the invisible. Mose hat sich entschieden zu leiden. He suffered to walk. He chose to walk by faith. Er hat sich entschieden durch den Glauben zu wandeln. To walk by sight. Also per Sicht zu wandeln. You see, by sight is this place is warm. Per Sicht ist das. This by sight is this place is so beautiful. Dieser Ort schöner. You know, the palace should be more beautiful than a poor man's house. Der Palast ist schöner als irgendeine als irgendwelche Zelte in der Wüste. Palace. He refused, he rejected the palace. Aber er hat den Palast verweigert. He chose to suffer. Er hat entschieden zu leiden. For Christ's sake. Wegen Christus. Praise the Lord. Halleluja. Can we do that for Christ today? Können wir das für Christus heute tun? You know, he chose to suffer for us. Er hat sich entschieden für uns zu leiden. Today we have to choose to believe him. Heute sollten wir uns entscheiden, we have to choose to trust him. Ihn zu vertrauen. We have to choose to choose him. Und für ihn zu entscheiden. Praise the Lord. Hallelujah. You see, it's part of persecution, whatever you are going through, the cold, the whatever it is, you see, just name it. Whatever, you see. You see, Teil der Verfolgung. He said, thus said the Lord, cursed be the man that trusted the man, that trusted in Egypt. You trust your mother's home. More than choosing God. More than where Gott the Lord wants you to be. Mehr als den Ort, an dem Gott you see, more sein. Than the word of God. Mehr als das Wort Gottes. You see, you choose, you see, trusted the man. Auf den Menschen vertrauen. You see, trusted in what you see. Auf das, your five senses. Fünf what makes sense to you? Was für dich Sinn macht. It makes sense that God to go back to Egypt. Es macht Sinn, zurück nach Ägypten. You see, in Egypt there were a lot of food. In Ägypten gab es Essen. But here, no food. Hier gibt es kein Essen. In the wilderness there was no food. In der Wildnis gab es kein Essen. But in Egypt you can make a man. Ägypten you can make kannst du dir leckere Gerichte machen. You see, different food, the other one. Ice cream, you can, yeah, that time. Papa. You see, you can make ice cream. You can go to fridge. Go to freezer, you see. But here no fridge. Aber hier gibt es nothing. Kein Kühlschrank in der Wildnis. You have to choose to walk by faith and not by sight. Im Glauben zu wandeln, nicht per Sicht. I make a flesh his arm. And whose heart departed from the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Use wisdom. Nutze Weisheit. Go to Proverbs 1. Sprüche 1. Praise the Lord. Hallelujah. Use wisdom. Choose wisdom. Entscheide dich für die Weisheit. Use wisdom. Use wisdom. Proverbs 1. Sprüche 1. We'll go to two places, you see, Psalm 101, verse 10, and Proverbs 1, verse 7, you see, the two, the fear, talked about the fear of the Lord. That's for Proverbs, huh? Proverbs, yeah, Proverbs 1, verse 10. Vers 7. It said, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. But fools despise wisdom and instruction. Put something here and go to Psalm 111, verse 10. Psalm 111, verse 10. Vers 10. Vorher war Sprüche 1, Vers 7. 111, Vers 10. Jenny, can you help us to read Psalm 111, Vers 10? Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. To choose God is the beginning of wisdom. Sich für Gott zu entscheiden ist der Anfang der Weisheit. To choose Christ is the beginning of wisdom. Sich für Christus zu entscheiden ist der Anfang der Weisheit. You know, Christ is our wisdom. Christus ist unsere Weisheit. And a good understanding have all they that do his commandments. His praise endureth forever. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The other side is the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Knowledge and wisdom. Weisheit und Wissen. In 1 Corinthians 1 Corinthians 1. First Corinthians 1:30. 1 Corinthians 1:30. He said, "But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption." Christ is our wisdom. Christus ist unsere Weisheit. Choosing him is our wisdom. Sich für ihn zu entscheiden ist unsere Choosing Weisheit. Choosing the truth is our wisdom. Sich für die Wahrheit zu entscheiden ist unsere Weisheit. Moses chose wisdom. Mose hat sich für die Weisheit entschieden. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. He feared the Lord. Er hat den Herrn gefürchtet. And he chose the Lord. Hat sich für den Herrn entschieden. Whoever you fear, you will choose. Du wirst dich für die Person entscheiden, für die du dich fürchtest. Fürchte dich nicht. Fear not, man. Fürchte dich nicht vor den Menschen. If you fear parents, you will choose them. Wenn du dich vor deinen Eltern fürchtest, If wirst you du dich fear für sie entscheiden. Lord, you choose the Lord. Wenn du dich aber vor dem Herrn fürchtest, But wirst he told du dich us never to fear man. Aber er hat uns gesagt, wir sollen niemals Jesus vor said. Menschen said, fear fürchten. No man. But God alone. Nur Gott alleine. Choose him. Fear means choose. Furcht heißt, sich zu entscheiden. You know, whoever you fear, you choose. Du entscheidest dich für die Person, für die du dich fürchtest. Fear has power. Weil Furcht Kraft hat. You see, fear and faith. Furcht you see, fear is opposite Glauben. Faith. Die Furcht ist Gegenteil vom Glauben. You cannot be in both places at the same time. Du kannst nicht auf beiden Seiten stehen zur gleichen Zeit. You cannot be in faith and be in fear. Du kannst im Glauben sein und gleichzeitig in der Angst. You see, you have to choose the path du musst entscheiden, wo du stehst. You see, you are either in faith or du bist you are entweder in fear. Im Glauben oder in der Angst. Praise the Lord. Halleluja. If you are really in faith, wenn du wirklich im Glauben bist, there is no fear. Du bist keine Angst. You are never afraid of anything. Du wirst von nichts Angst. You are never afraid of any parents, any mother, any father, any friends, anybody. You are never. You know, Moses was in faith. Mose war im Glauben. He was not afraid of the king. Er hatte keine Angst vor dem König. Praise the Lord. Halleluja. How do you reject fear? Let me quickly say this. Wie verweigerst du die Angst? He said, "The perfect love casts out fear." Vollkommene Liebe verscheucht die Angst. Perfect love. Vollkommene Liebe. If you know how Jesus loves you, du weißt, wie sehr Jesus dich liebt, wirst du keine Angst haben vor Menschen. If you know that Jesus is on your side, you will never be afraid of anything. Wirst du vor nichts Angst haben. Can you get it? You see, perfect love casts out fear. Vollkommene Liebe verscheucht die Angst. How to overcome fear? Is remind yourself of the love of Christ for you. Ist, indem du dich an die Liebe von Christus für dich erinnerst. Overcome fear. So überwindest du die Angst. Remember how he loved you unconditional. Erinnere dich daran, wie bedingungslos er dich liebt. Remember how he left heaven and came here to do, you know, to just save you. Don't think about many, just save you alone. Und es ging nicht darum, weil es sich gelohnt hat, sondern einfach, weil er sich entschieden hat. Adam war zum Beispiel alleine, als Gott alles als erschaffen hat für ihn. Ihn alleine. Er hat alles vorbereitet. Und wenn du alleine gewesen wärst, hätte er trotzdem gekommen, um dich zu retten. Sinne über seine Liebe für dich nach. Und so zerstörst du die Angst. Praise the Lord. Ja. Christ is our wisdom. Christus ist unsere Weisheit. Use wisdom. Benutze die Weisheit. Use Christ. Nutze Christus. How do you use Christ? Wie benutzt du Christus? Indem du dich für Christus entscheidest. Use wisdom. How do you use wisdom? Wie benutzt du die Weisheit? Indem du dich für Christus entscheidest. Praise the Lord. Halleluja. So choose God is the beginning of wisdom. Wenn du dich für Gott entscheidest, ist das der Anfang der Weisheit. So choose Christ is the beginning of wisdom. Für Christus zu entscheiden ist der Anfang der Weisheit. Learn to choose Christ. Lern dich für Christus zu entscheiden. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Go to Hebrew 8. Hebräer 8. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We have a new covenant. Wir haben noch ein neues Bündnis. You see, a covenant. Ein Bündnis. With the Lord. Mit dem Herrn. Verse 6 of Hebrew 8. He said that now had he obtained a more excellent ministry, but how much also he is the mediator of a better covenant. We have a better covenant. Hier ist ein besseres Bündnis. That is different from the old covenant. Anders als das alte Bündnis. You know, though the old covenant was not the best. Das alte Bündnis war nicht das Beste. But you know, those that hold on to it. Die dann festgehalten haben. You know, it was a victory for them. Es war Sieg und Erfolg für sie. How much more the covenant that we have with Jesus. Was wir mit Jesus haben. He said, which was established upon better promises. You see, the covenant we have today. Das Bündnis, was wir jetzt haben. It is established upon a better promises. Ist aufgrund von einer besseren Verheißung. Then he said, for if that first covenant had been faultless. You see, that the first covenant was with faults. Was with fault. Das erste Bündnis hatte Fehler. There was fault with the old mit dem covenant. Alten well, we have new covenant. Wir haben ein neues Bündnis. And that's why sometimes you even want to sign, but Jesus will never sign. Sie manchmal willst du unterschreiben, aber Jesus wird niemals unterschreiben. You know, sometimes you almost giving up, but he's always auf, aber er Ist da. You know, it takes two signatures. Es braucht zwei Unterschriften. You know, when you say a man and a woman, you say husband and wife, you have to sign. Wenn you see? And if you are to leave, if you are going to leave, both of you, you are going to sign together to leave. Because you both signed to join. Wenn es heißt, du und dein Ehemann und du und deine Ehefrau, ihr müsst unterschreiben, ihr müsst beide unterschreiben. Es reicht nicht eine Unterschrift. You know, sometimes we almost sign. Manchmal unterschreiben wir fast. To go out. That is always there. Um einfach uns zu verabschieden und Ciao zu sagen. Und zu sagen, das war's, ich kann nicht mehr. And sometimes we have given up. Manchmal haben wir aufgegeben. That is signature is still there. Also eine Unterschrift ist immer noch da. Praise the Lord. Halleluja. For if that first covenant had been faultless, there should no place have been sought for the second. There was the first covenant. Ich glaube, das erste. That we are of the second covenant. Wir gehören zum zweiten Bündnis. For finding fault with them, he said, "Behold, the days come, said the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel." And with the house of Judah. You see, a new covenant. Ein neues Bündnis. Not according to the covenant that I made with your fathers. In the days when I took them by the hand to lead them out of Egypt. Out of the land of Egypt. Because they continue not in my covenant. And I regarded them not, said the Lord. Today is a relationship with Christ. Heute ist eine Beziehung mit Christus. It's no longer with Moses. Nicht mehr mit Mose. You know the old. It was Moses that was in between. Das alte war Mose, der dazwischen stand. You know the You know the old was like going to the doctor when you are sick. Das alte war wie zum Arzt gehen, wenn du krank bist. The old was like because there was fault in the old because it was not based on relationship. Aber es gab Fehler am alten Bündnis, weil es nicht auf einer Beziehung basiert hat. It was not based on relationship. It was based on going to the doctor. You know, until you are sick, you never go to the doctor. Es hat immer, es basierte auf Bedürfnissen. Man hat nur Gott gesucht, wenn man Gott gebraucht the hat. The same thing Christianity they are doing today. Das Christentum heute immer noch. You know, until they have problem, they never go to church. Wenn sie Probleme haben, gehen sie zur Gemeinde. Until they have problem, they never. You know, when it is when they go to problem, they have problem, they look for pastor to solve the problem. Wenn sie Probleme haben, dann suchen sie nach dem Pastor, damit er ihnen da raushilft. You see, how are we going to solve the problem? Wenn wir das Problem lösen, dann suchen sie den Pastor auf. You see, the same the witch doctors also do. Gleiche tun auch Satanisten. You know, when people have problem, they look for witch doctor to solve it. Gehen sie zu Satanisten, Magiern, die ihnen helfen, das Problem zu lösen. But you know, the old covenant and the new covenant. The new covenant is a relationship between you and Christ. Das neue Bündnis ist eine Beziehung mit and everything walks through there. Und alles funktioniert durch diese it's not pastor on the way. Es ist nicht der Pastor, der it's not preacher on the way. Der Prediger, der it's not Moses on the way. Oder Mose, it's not preacher. It's not body on the way. It's you dazwischen and Christ. Du und Christus. That's the new covenant. Das ist das neue Bündnis. And that's why it's not working for the church today. Deswegen funktioniert das für die Kirche nicht. Because they think that it is sin by going to Moses. Es funktioniert noch durch Mose. There's problem. I will not go to Jesus. Oder it will never work. Ich brauche erst wenn ich Hilfe brauche, komme ich zu Jesus. Wenn ich you are looking for solution. You are not looking for brauche, a savior. Gehe ich zu Jesus, weil Jesus ist deine Lösung, aber nicht dein Herr. You are looking for solution. You are not looking for Lord. Du suchst nach Lösungen, aber nicht nach dem Herrn. So that when once this problem is solved, you go back to where the problem is coming from and pack another problem. Weil wenn das Problem dann gelöst ist, gehst du natürlich wieder zurück zu der Ursache des Problems und lebst weiter in deinem alten Leben. If you have chosen Christ, aber hättest du that nicht für Christus entschieden, würde dieses Problem auch dich nicht wieder auffinden. Praise the Lord. Halleluja. That problem will run away from you. Wird für dich fliehen. Because once you choose Christ, you are the light of the world. Wenn du dich für Christus entschieden hast, bist du das Licht der Welt. Keine Finsternis hat Raum in dir. They will run away from you. Es wird vor dir fliehen. They will hate you. Es wird dich hassen. Praise the Lord. Hallelujah. You see, now compare the old and the new. It says, not, verse 9, not according to the covenant that I made with your father in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continue not in my covenant, and I regarded them not, said the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. The covenant we have now. Das Bündnis, das wir jetzt haben. After these days, said the Lord, I will put my laws into their mind. You know, nobody will even remind you. Niemand wird dich daran erinnern. Study the word. Das Wort, in das Wort zu gehen. I don't go to you and say, have you studied the word? Ich gehe nicht zu dir und sage, hast du heute schon die Bibel gelesen? It is written in your heart. Weil es in dein Herz you are to be hungry of him. Musst Hunger nach ihm haben. Praise the Lord. You know, I don't come to you. Have you studied your? Ich komme nicht zu you euch. Know, when you are having your Klausur. Und frage euch, habt ihr schon gebetet? Oder habt ihr schon your test, you see, your exam. Ja, zum Beispiel you Prüfungen see, haben. I don't tell you go and read your book. Ich sag nicht, geh und lerne. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, said the Lord, I will put my laws into their mind, and write them in their heart, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. And they shall not teach every man his neighbor, and every man his brother, saying, know the Lord. I'm not the one to tell you, know the Lord. You will just be hungry of him. Du wirst einfach hungrig sein nach ihm, wenn du ihn in deinem Herzen hast. If you allow him to be in you, you will be hungry of him. Dann wirst du hungrig sein nach ihm. Praise the Lord. Halleluja. And they shall not teach every man his neighbor, and every man his brother, saying, know the Lord. For all shall know me, from the least to the greatest. It's not, you know, I will not remind you, I will not tell you to go and have relationship with God, with your father. Ich werde nicht sagen, dass du Beziehung haben sollst mit deinem Vater. You know, your earthly father, your earthly parents. Deine irdischen Eltern. You have relationship with them. Du hast Beziehung mit you ihnen. You know, somebody don't even need to remind you. Daran muss man dich nicht erinnern. To have relationship Beziehung with them. Mit ihnen zu haben. But with somebody, will you allow somebody to even remind you to have relationship with your everlasting father? Da muss man nicht daran erinnern, dass du Beziehung hast mit Christus. You know, when you know, some people even want they want a reminder. Heute wollen eine Erinnerung. Until they are reminded, they never know. Erst wenn sie erinnert werden, wissen sie es wieder. You see, until they are reminded that this month you have not sown yours, you have not blessed the house of the Lord. They will just pretend that they didn't know anything about it. Das Haus Gottes nicht gesegnet. They need a reminder. Sie brauchen immer wieder eine Erinnerung an ihre Beziehung. They need a reminder. Sie müssen erinnert werden. To bless the house of the Lord. Das Haus Gottes gesegnet zu whatever zu you have does not belong to you. Aber was immer du besitzt, gehört dir nicht. Except if you believe they belong to you. Wenn du glaubst, es gehört dir. So with judgment. Einige weichen dem. You can judge, but you can't. You know, you can deceive God. Aber du kannst Gott nicht. Du kannst Gott nichts vormachen. I'll just let you dodge. Ich lasse das zu, weil es um dich und Gott geht. Me and you. Weil es nicht zwischen dir und mir ist, es ist zwischen dir und Gott. He said, no one will tell you so. Wird dir sagen, was du zu tun hast. No one will tell you, bless the house of the Lord. Niemand wird dir sagen, segne das Haus des Herrn. You see, bless. Look for somebody to bless. Oder suche nach jemandem, den du segnen kannst. God's children to bless. You see? To be there for them. You know why we put them. You will just go and say that. Du weißt, dass du für sie da sein musst. Praise the Lord. Halleluja. You know, no one reminds you of your house rent. Keiner erinnert dich an deine Miete. Pay your house rent. No one will remind you. If the landlord reminds you, you know what it is. Wenn der Mieter dich erinnert, you know dann weißt du, was da auf jeden Fall schon eine Mahnung hintersteht. Remember, we wait for somebody to remind us. Warte darauf, dass uns jemand daran erinnert. Daddy, depend on what you value. Es kommt auf das an, was du wertschätzt. Die Seite, die dir wichtiger ist. Is it that of Christ or ist es Christus oder Mitte? Is it that of Christ or stopping ist Christus the oder das Problem is it the one which decide you value? Die Seite, für die du schätzt. The problem It's not for you to solve. Das Problem ist nicht da, damit du es löst. It's there for Christ to solve. Es ist da, damit Christus es löst. He said, prove me. Prüft mich. Prove me. You know, Malak, he said, prove me. Malak, ich prüft mich. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. Verse 11. And there shall not teach every man his neighbor and every man his brother, saying, know the Lord. Hebräer 8, Vers 11. I thank God for your for you children here. Ich danke Gott für euch Kinder hier. Some of you. Praise the Lord. Halleluja. You are not there for the Lord. Ihr seid immer da für den Herrn. You are not there for me, but ihr seid nicht da für mich, sondern für den Herrn. You are there for the house of God. Ihr seid da für das Haus Gottes. Praise the Lord. Halleluja. So I don't even give every month. Einige geben nicht jeden Monat. Is even when anytime they went for competition, they come back. They are so they are just blessing the house of God. It's so wonderful, so marvelous. Und einige andere. It is not just was sie verdienen. It's not just my salary alone. Davon geben sie immer einen Teil ab, weil sie immer wieder sich selbst daran erinnern wollen, dass alles, was ihnen gehört, Gott gehört. I don't need to go to them, you see? Ich muss nicht dahin gehen, where you went, how much did you receive? Muss ich fragen, you have to bring something to the house of God. Oder, I don't need that, that's what the Lord is saying here. He said, no, hier. No, if you really have me, wenn du mich wirklich you hast, don't need a reminder. Brauchst niemanden, der dich daran erinnert. If you are really living in somebody's house and you are paying, you don't need a reminder. Wenn du bei jemandem zu Hause wohnst und immer Miete bezahlst, wird dich niemand daran erinnern müssen. You don't need a reminder, du brauchst keine Erinnerung dafür, dass du dafür bezahlen musst. So also, if you are in the house of God. Genauso, wenn du im Haus Gottes bist. You don't need a reminder, du brauchst nicht erinnert zu werden, that you have to bless the house of dass du das Haus Gottes segnen solltest. He gave you everything you have. Er gab dir alles. Er hat dir alles gegeben, was du hast, selbst dein Leben. People die and their money is still there. Leute sterben und ihr Geld bleibt zurück. The 1,400 that died in the tsunami. Oh, that's 1,400 very place, Leute, die dort gestorben sind in Indonesien. They have accounts. Sie haben Konten vielleicht gehabt. They have things. Sie haben Besitz gehabt. They are dead today, but their things are still there. Sie sind tot heute, der Menschen, ist aber today. All das ist zurückgeblieben account, oder money. Durch das Wasser zerstört worden. Who is it going? Who is going to have them? Wem gehört jetzt alles? If you say you will not give to God, wenn du sagst, du gibst Gott nicht, Satan. Wirst du dem Teufel geben. Das ist eine Frage der Zeit. Praise the Lord. Halleluja. If you say no to God, wenn du nein sagst, du Gott, yes to sagst Satan. Du ja zum Teufel. It's as simple as ABC. When that when tsunami came, they did not have any voice. Als der Tsunami kam, hatten sie keine Stimme. No voice. Keine Stimme. You obey. Kein force you to obey. Kein Stolz mehr. Kein ich bin eine Frau. You believe God cannot force you. Ich bin reich oder ich bin schlau. But there's something that can force you. Nichts kann Satan can force you. Diese Gewalt aufhalten. Und genauso kann auch nichts Gott aufhalten. Praise the Lord. Nichts kann den Teufel aufhalten, wenn er auf dich zukommt und du nicht Jesus Christus hast. He said, for all shall know me from the least to the greatest. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. So that is what we have today. Amen. Amen. So then, the Corinthians, according to